Manchmal denke ich an Zeiten, in denen wir zusammen waren. Und mein Herz wird so schwer. So schwer. So schwer. Längst begraben in stillen Nächten.